1. Etwa einen Monat später belagert der Ammoniter Nahos die Stadt Jabs in Gilead, woraufhin die Bürger im Amboten, sich unter der Bedingung eines Friedensvertrages zu unterwerfen. 2. Nahos jedoch stellte ein grausame Bedingung für diesen Vertrag, forderte, jedem Einwohner das Recht auszustecken, ganz Israel öffentlich zu demütigen. 3. Die Ältesten von Jabs beten daraufhin ein siebentägige Frist, Boten durch das gesamte israelitische Gebiet zu senden und nach Hilfe zu suchen. 4. Als die Boten in Saul's Heimatstadt Gibea eintreffen und von der Drohenden Gefahr berichteten, reagiert die gesamte Bevölkerung mit lautem Weinen und großer Bestürzung. 5. Saul, der Gerade von der Arbeit auf dem Feld zurückkehrt, kundigt sich nach dem Grund für die allgemeine Trauer und so von der Notlegen Jabs. 6. Sobald Saul diesen Bericht gehört hat, wurde vom Geist Gottes ergriffen und geriert über die grausamen Forderungen der Ammoniter in heftigen Zorn. 7. Als teilte ein paar Rinder und sandt die Stadt als Warnung durch das Land, wo Bayer droht, das Jedem, der im und Samuel nicht in den Kampf folge, das gleich Schicksal drohe. 8. Bei der anschließenden Musterung in Besek versammelten sich insgesamt 300.000 Männer aus Israel sowie 30.000 Männer aus dem Stamm Juda. 9. Saul versprach den Boten aus Jabs, dass ihnen bereit zum nächsten Tag, sobald die Sonne höchsten stehe, Rettung zu teilwerden word, was in der Stadt groß Freude auslost. 10. Daraufhin tauschten die Bürger von Jabs die Ammoniter, in dem sie vorgaben, sich am nächsten Tag bedingungslos zu ergeben und sich ihrem Urteil zu bügen. 11. Am folgenden Morgen teilte Saul sein Heer in drei Gruppen auf, drang überraschend in das Lager der Ammoniter ein und besiegt sie so gründlich, dass die Überlebenden in alle Richtungen flohen. 12. Nach diesem Erfolg forderte das Volk von Samuel, Diogenigen Männer auszuliefern und zu töten, die zuvor Sauls Einung als König angezweifelt hatten. 13. Saul jedoch lente dies Forderung ab und erklärt, dass an diesem Tag niemand sterben soll, die Gott selbst Israel zu diesem bedeutenden Sieg verholfen habe. 14. Samuel forderte das Volk daraufhin auf, gemeinsam nach Gilgal zu ziehen, dort die Einsetzung des Knightums offiziell zu ernüen und zu feiern. 15. In Gilgal bestätigt das gesamte Volk Saul in der Gegenwart Gottes als König, feiert Heilsopfer und begging diesen Anlass mit großer Freude.